Monsieur Griffard? Monsieur Griffard? Wie wär's mit Frühstück? Monsieur Griffard? Oh. In Anbetracht der unabwendbar kommenden Schande habe ich beschlossen, meinem Leben am heutigen 14. Juni 1940 ein Ende zu bereiten. Noch im Sterben bete ich, unser Land möge die schreckliche Prüfung, die es gegenwärtig erleidet, eines Tages hinter sich lassen. Gezeichnet Antoine Griffard, Professor der Neuropsychiatrie. Oh, Scheiße. Polizeipräsidium. Inspektor Bailly? Ja? Hallo, hier ist Nestor von der Agentur Beaumann. Ja. Sie sollten sich in die Avenue Foch Nummer 10 bemühen. Der Mann, für den ich als Leibwächter engagiert bin, Professor Griffard, Nervenarzt, ist mausetot. Er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Fällt das in Ihr Ressort? Ja, ich komme. Ich bleibe hier, bis Sie kommen. Ein goldenes Zigarettenetui mit Feuerzeug, ein Aschenbecher mit Perlmuttdeckel, Pastillen von La Jolie. Monsieur war ein starker Raucher. Zwei graue Anzüge, gefaltete Hemden, gewichste Schuhe und ein ordentlicher Mensch. Was ist das? Ein doppelter Boden in der Kommode. Kein Geld, keine Wertpapiere, nur Notizen. Vielleicht ein Buch? Die segmentäre... Was? Aphasie? Aphasie. Hat die Mobilmachung Sie übersehen, Nestor? Untauglich. Ich habe Plattfüße, Inspektor. Einen aufgeblasenen Gockel eher ungewöhnlich. Sie sollten Ihre Witze schleunigst ins Deutsche übersetzen. Die lieben seichten Humor. Ach, mein Glückwunsch noch zu Ihrem Aufstieg. Vom Flieg in Belleville zum Quai des Orfèvres. Sie machen Karriere. Was ist jetzt mit der Leiche? In dem Zimmer ganz hinten hat sich irgendein Zeug mit einer Nadel injiziert. Die Spritze liegt ordentlich in ihrer Metalldose auf dem Nachttisch. Nestor, Yvette, Pariser Schnüffler-Duett. Detektiv, Anarchist und Surrealist. Ein brauner Schatten überm Land. Der Wahnsinn nimmt jetzt überhand. Detektiv Anarchist, Nestor et Yvette, et les riches font la fête. Des voyous, y'en a partout, des voyous et des filous. Boulevard der Irren. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Patrick Pechereau. Aus dem Französischen von Katja Meintl. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Doktor, gehen Sie schon mal vor. Ja. Was haben Sie hier eigentlich zu suchen, Nestor? Ich hatte die Schwester des Professors als Schutzengel engagiert. Er hat den Durchbruch der Teutonen nicht verkraftet und beim Einzug der deutschen Truppen eine Nervenschwäche entwickelt. Depression nennt man so etwas. Ich sollte dem Professor in dem leeren Palais Gesellschaft leisten. Außer ihm und mir ist nämlich niemand mehr da. Die Dienstboten haben sich der allgemeinen Reisewelle angeschlossen und sind zu Madame aufs Land gefahren. Und, Doktor, Ihr Eindruck? Auf den ersten Blick würde ich sagen Selbstmord. Ich pfeife auf den ersten Blick. Hey, Moment mal. Das war Selbstmord. Oder etwa nicht? Doc? So werde ich es in meinen Bericht schreiben. Freitod durch Selbstinjektion. Und die Autopsie wird uns sagen, womit. Oh, Sie haben mir vielleicht Angst gemacht. Verstehe. Seinen Schützling abnippeln zu lassen, ist schon nicht besonders glorreich. Aber wenn er umgelegt wurde, während Sie geschlafen haben, da findet man so schnell keine neuen Klienten mehr. Bald ist sowieso niemand mehr in Paris. Wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Vor den Toren werden ganze Regimenter von Touristen gemeldet. Ich habe kein Talent für Sprachen. Für Deutsch schon gar nicht. Das lernen Sie noch. Alle werden es lernen. Wen müssen wir benachrichtigen? Außer seiner Schwester vielleicht einen Kollegen, Professor de Letram. Mit dem hat Griffard im Irrenhaus in Clermont-de-Loise eng zusammengearbeitet. Haben die Deutschen nicht gerade Clermont bombardiert? Ja, die Psychiatrie wurde teilweise zerstört. Kein Wasser, kein Strom. Die Ärzte sind dabei, die Patienten zu evakuieren. Ein ganzer Zug mit Wahnsinnigen ist auf dem Weg nach Süden. Die armen Teufel. Der Wahn, den sie sehen müssen, ist ja schlimmer als ihr eigener. Also dann, bis zur nächsten Leiche. Ich werde mir Mühe geben, Ihnen keine Zeit zu stehlen. Natürlich verlassen Sie Paris nicht, bevor der Fall abgeschlossen ist. Na klar, wo schon 3/4 der Stadt abgehauen sind, werde ich doch die Stellung halten. Paris war leer und still. Wie ein großes Tier, das verstummt ist. Ein Pferd, das nicht mehr wiehern durfte, würde kein größeres Mitleid erregen. Auch mein Chef, Octave Beaumann, hatte, wie die Mehrheit der Pariser Bevölkerung, dem Feldgrau das Grün des Landlebens vorgezogen. Er hatte gespürt, dass hinter den Panzern, die den Rhein überquerten, der große Albtraum heraufzog. An einem wiedereröffneten Zeitungsstand versuchten ein paar abgespeckte Gazetten, den Schein zu wahren. Die wichtigen Tageszeitungen hatten sich in die Südzone zurückgezogen. Ich ließ einige Tage verstreichen, bis ich mal wieder in der Agentur auftauchte. Ness, Sie? Kann Ihr Schützling Sie entbehren? Der braucht keinen Schutzengel mehr. Hat sich selbst ins Jenseits befördert. Reifar ist tot? Machen Sie kein Drama draus. Er ist nicht der Einzige. Die Straßen sind voll mit Leichen. Schon, aber mit deren Schutz waren Sie nicht beauftragt. Übrigens, hier war jemand für Sie. Ein Doktor aus Charité. Mhm. Dort sind die evakuierten Irren aus Clermont gelandet. Bei einem von ihnen hat er einen Zettel gefunden, eine Nachricht für Sie. Nestor von der Agentur Beaumann steht auf der Rückseite. Jetzt sagen Sie mal. Mein guter Ness, falls dich diese Nachricht erreicht, hol mich hier raus. Ich flehe dich an. Ich bin lebendig begraben. Ich kann niemandem die Schuld geben, außer mir selbst. Ich habe die Rolle zu gut gespielt. Das ist alles? Ja. Hat der Zettelschreiber auch einen Namen? Nein, bei der Evakuierung sind die Krankenakten in Clermont geblieben. Und wo ist der Mann jetzt? Tot. Eine Granate hat den Pavillon der Geisteskranken in Charité getroffen. Haben Sie sich eine Beschreibung von ihm geben lassen? Ich arbeite nicht erst seit gestern hier. Der Zettelschreiber war groß, Figur wie ein alternder Ringer. Schwarze Haare, schwarzer Bart, überhaupt stark behaart. Unterhalb der linken Schulter war eine schwarze Fahne eintätowiert und ein Schriftzug No Pasaran. Die Devise der Republikaner im Spanischen Bürgerkrieg. Ich kenne nur einen Herkules vom Jahrmarkt, einen alten Kumpel Leboeuf. Und der hat auf den Barrikaden von Madrid in Francos Kugelhagel sein Leben gelassen. Ich kann mir keinen Reim darauf machen, wer das jetzt sein soll. Merkwürdiger Zufall. Ein Patient aus Clermont, wo Griffard als Psychiater gearbeitet hat. Auf Ihrem Schreibtisch stapelt... Waffenstillstand. Na, da wird Paris ja wieder bevölkert werden. Und auf dem Triumphbogen weht die Fahne mit dem Hakenkreuz. Auf Ihrem Schreibtisch stapeln sich die Briefe. Sind doch nur Frauen, die ihre Männer suchen. Wollen Sie die Agentur ruinieren? Sind Ihnen verschwundene Ehemänner nicht mehr gut genug? Die Flatterhaften finde ich amüsant. Die auf dem Feld der Ehre Gefallenen deprimieren mich. Einer in Tränen aufgelösten Frau beizubringen, dass ihr Herz allerliebster den Erdboden düngt, das macht mich fertig. Ich muss noch mal weg, Yvette. Wohin? Zu Griffard. Seit er verblichen ist, habe ich ihn ein wenig vernachlässigt. Der merkwürdige Zettel ließ mir keine Ruhe. Vielleicht bestand irgendein Zusammenhang zwischen Griffard und dem anonymen Zettelschreiber. Möglicherweise hatte ich bei Griffard etwas übersehen. Als ich die Tür zum Palais aufschließen wollte, bemerkte ich, dass das Amtssiegel zerrissen auf dem Boden lag. In solchen Zeiten schien selbst die Polizei nicht mehr richtig bei der Sache zu sein. Angesichts des heillosen Durcheinanders drin, änderte ich meine Meinung. Griffard hatte eine Hausdurchsuchung bekommen nach allen Regeln der Kunst. Herausgerissene Schubladen mit ausgekipptem Inhalt, durcheinandergeworfene Möbel. War das die Handschrift der Polizei? Instinktiv entsicherte ich meine Knarre, als ich von zwei Typen in Schwarz gepackt und gegen die Wand geknallt wurde. Bei dem einen rutschte der Ärmel der Uniform hoch. Sein Unterarm zierte eine tätowierte Hakenkreuzfahne und das Wort Passeran. Auf ihre Gesichter konnte ich nur einen kurzen Blick werfen. Der eine hatte eine Hasenscharte, der andere einen Kopf wie ein Kaninchen. Dann versank ich in all dem Schwarz. Monsieur, wachen Sie auf. Eine alte Dame mit weißen Haaren beugte sich über mich. Wachen Sie auf. Ich lag vor Griffards Palais auf dem Trottoir. Solche Rohlinge. Anständige Menschen anzugreifen. Dabei waren Sie von der Polizei. Sie hatten einen Ausweis. Die waren heute schon einmal beim Professor. Der Arme. Das hätte ihm alles gar nicht gefallen. Man weiß gar nicht mehr, wem man trauen kann. Nestor, Sie kommen gerade rechtzeitig. Rechtzeitig wozu? Damit ich Ihnen keinen Streifenwagen schicken muss. Mir? Ich verstehe nur Bahnhof. Ich könnte Sie in Polizeigewahrsam nehmen. Reicht es Ihnen nicht, wenn mir Ihre Leute eine Abreibung verpassen? Was für eine Abreibung? Ihre beiden Handlanger bei Griffard. Was verzapfen Sie wieder für einen Unsinn? Bei Griffard ist niemand von uns postiert. Sagen Sie, haben Sie in der Nacht, als Griffard gestorben ist, irgendetwas bemerkt? Nein, nichts. Der Professor hat seinen Selbstmord nicht selbst begangen. Was? Griffard war Linkshänder. Der Nachttisch links vom Bett, die Armbanduhr am rechten Handgelenk. Nur ein Detail stimmte nicht. Welches? Die Einstichstelle. Sie war am linken Arm, dem Arm, in den man sticht, wenn man Rechtshänder ist. Das Mittel war übrigens Phenobarbital. Das wird in einigen Fällen von Geistesgestörtheit verwendet, stellt die Leute ruhig. Seinen Kollegen de Letram in Clermont haben wir benachrichtigt. Er hält es für möglich, dass es ein Patient von Griffard war. Manche Patienten machen den Psychiater für ihr Leiden verantwortlich und wollen ihn dann anfallartig ausschalten. Dass ein Wahnsinniger in die Wohnung seines Therapeuten eindringt und ihm eine Spritze verpasst, scheint mir nicht sonderlich anfallartig. Sie können den Professor selbst fragen. Wer ist in Paris? Im Hotel Continent. Bevor ich den Seelenklempner aufsuchte, hatte ich noch was zu erledigen. Ich wollte meinen alten Kumpel Corbac wiedersehen. Weggefährt aus anarchistischen Zeiten, Bestatter und Magier. Ich hatte Leuten hören, dass er nach 2 Jahren Spanien wieder in Paris war. Eine Klientin hatte, bevor sie mich kontaktierte, um ihren Mann zu finden, in Corbacs Kristallkugel geschaut. Corbacs Wohnwägelchen stand am Boulevard de l'Hôpital, gegenüber dem Krankenhauskomplex des Salpêtrières. Ein Plakat an der Tür pries ihn als Hellseher an. Les, na sowas. Ich hab gehört, du tröstest einsame Frauenherzen. Du machst kein schlechtes Geschäft damit? So einfach habe ich meine Kohle noch nie verdient. Ganz ohne Rennerei. Mit einem magischen Blick in deine Kugel? Lass uns einen kippen. Cinzano? Auf die Freundschaft. Auf die Unabhängigkeit der Welt. Erinnerst du dich an Esculap? Esculap? Na klar. Unser Sanitäter. Er hat sein Diplom in der Lotterie gewonnen und Karriere gemacht als Beschaffer von Laudanum und anderen Traumelixieren. Was hat der denn mit deiner Hellseherei zu tun? Er arbeitet als Pfleger gegenüber in der Salpêtrière. Wir sind miteinander im Geschäft. Seit Kriegsausbruch stehen die Frauen Schlange vor meinem Wägelchen. Die einen haben keine Nachricht mehr vom Ehemann, die anderen jede Spur vom Bruder oder Verlobten verloren. Zu mir kommen sie auch. Der Krieg ist ekelhaft, Ness. Ich nehme den Leuten nur ihre Moneten ab und im Gegenzug gieße ich Balsam in ihr wundes Herz. Und wie bringst du deine Kristallkugeln in Schwingung? Wenn mich eine Klientin nach einem Verschwundenen fragt, gebe ich ihre Beschreibung sofort an Esculap weiter. Die Pfleger haben verdammt gute Verbindungen untereinander. Wenn der Bursche in einem Krankenhaus liegt, egal wo, erhält Esculap Nachricht. Und wenn nichts dabei herauskommt? Dann improvisiere ich, damit ich nicht aus der Übung komme. Hokuspokus zu produzieren ist eine Kunst. Das Wichtigste dabei, vage bleiben. An allem ist letztlich irgendwas dran. Du bist ein verdammter Halunke, Corbac. So vom Schmerz der Welt zu profitieren. Aber du bist wirklich der König der Zauberkünstler. Und ein guter Mensch. Du bist in Ordnung, Ness. Du warst schon immer in Ordnung. Sag mal, Corbac, reichen Esculaps Verbindungen auch bis nach Clermont? Kann er sich mal nach einem Schwarzhaarigen mit einer Ringerstatue erkundigen? Stark behaart und eine Tätowierung unterhalb der linken Schulter. Nur pass heran. Der Kerl ist mit dem Zug der Irren evakuiert worden. Jetzt liegt er im Massengrab und knabbert den Löwenzahn von unten an. Kein Problem. Ich frage ihn. Größer konnte der Kontrast nicht sein zwischen Corbacs wackeligem Wohnwagen und dem feinen Hotel Continent, wo Professor de Letram logierte. Das Hotel Continent hatte seine Uhren auf deutsche Zeit umgestellt. Die plaudernden Offiziere im Salon konnten sich ganz wie zu Hause fühlen. Von den Zeitungen über die Getränkekarte bis hin zur Beschriftung von Lift und Schlüsselbrett, hier regierte die Sprache Goethes. Kleine Mahagonimöbel, Teppiche, alles sehr geschmackvoll. Man befand sich unter Leuten von Welt. Der Krieg war vorbei, eigentlich hatte ihn niemand gewollt und Deutschland hatte ihn nicht erklärt. Der Herr wünscht? Je voudrais parler avec le professeur de Letram. Vous êtes monsieur? Nestor, de l'agence Baumann. Dites-lui, je suis un ami du professeur Griffard. Très bien. Attendez dans le salon, s'il vous plaît. Monsieur Baumann, Sie waren ein Freund von Griffard. Was man nicht von allen behaupten kann, die ihn umgaben. Die Nachricht von seinem Selbstmord hat mich nicht überrascht. Sein Patriotismus war ihm heilig. Die Depression, in die ihn der unausweichliche Sieg Deutschlands gestoßen hatte, ließ das Schlimmste befürchten. Aber nun habe ich gehört, dass es Mord war. Schrecklich. Sie denken, es könnte ein Patient gewesen sein? Ja. In der Regel bleibt der Wunsch zu töten ein Phantasma. Dass ein Patient zur Tat schreitet, ist die Ausnahme. Aber das Risiko besteht. Vielleicht gab es einen anderen Grund. Etwas, was den Professor hätte kompromittieren können, ist einem Unbefugten in die Hände gefallen. Erpressung? Undenkbar. Antoines Integrität ist über jeden Zweifel erhaben. Das sollten Sie als sein Freund ebenso gut wissen wie ich. Ach, wie herrlich ist es in Paris. Yvette, ich komme gerade vom Psychiater. Na, das wurde auch mal Zeit. Ach, sehr witzig. Merkwürdiger Mann, dieser de Lettrame. Schlaffer Händedruck, nachlässige Kleidung. Er spielt den großen Denker, der mit der schmutzigen Welt nichts zu tun hat. Übrigens, ich habe gesehen, dass Goupion zurück ist und sein Restaurant wieder aufmacht. Monsieur, le Detektiv haben stets den richtigen Riecher. Sind Sie mir böse, Yvette? Mm. Warum? Gut, ich verspreche, dass ich mich wieder öfters sehen lasse. Kommen Sie, ich lade Sie auf ein Gläschen ein. Danke, ich brauche keinen Galan. Ich wollte gerade selbst runtergehen. Beaucoup de Français n'acceptent pas. Hören Sie. La capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur. Was haben Sie denn da für einen Zettel? Ratschläge für die besetzte Bevölkerung. Sie sind Sieger. Verhalte dich ihnen gegenüber korrekt, aber komme ihren Wünschen nicht zuvor, um dich beliebt zu machen. Wenn einer von ihnen dich auf Deutsch anspricht, mach eine hilflose Geste und geh weiter. Wenn er dich auf Französisch um eine Auskunft bittet, fühl dich nicht verpflichtet, ihn auf die richtige Spur zu bringen, indem du ihn begleitest. Er ist kein Weggefährte. Wenn sie auf unseren öffentlichen Plätzen Konzerte geben, bleib zu Hause oder geh aufs Land und lausch den Vögeln. Wo haben Sie das her, Yvette? La Boétie, ein kleiner Leitfaden zum passiven Widerstand, der seinerzeit voraus war. Ich werde es an den Buttes Chaumont auslegen. Jemand wird es finden und so weiter. Wie eine Kette, verstehen Sie? Holen Sie es doch bitte nochmal aus Ihrem Ausschnitt, oder soll ich... Finger weg. Ich gehöre vielleicht zur besetzten Bevölkerung, aber ich bin für Sie doch wohl mehr als irgendjemand. Wie wäre es, wenn wir das Gläschen bei Goupion erst danach trinken würden? Wonach? Goupions Bistro war schon eine halbe Ewigkeit geöffnet, als wir uns entwirrt und vom Sofa gequält hatten. Von armenischer Küche konnte keine Rede sein, aber Goupion hatte ein paar Eier aufgetrieben und bot Omelette du Chef an. Er stellte zwei Gläser mit Pastis vor uns hin und gleich darauf noch ein drittes, denn Korbak steckte sein magisches Haupt zur Tür rein und strebte zielgerichtet auf uns zu. Habe ich mir doch gedacht, dass ihr hier seid. Die Agentur ist so leer wie mein Magen. Yes? Ich habe was für dich. Esculap hat Neuigkeiten aus Clermont. Auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Ness, der, den du suchst, ist im Januar 40 in Clermont aufgenommen worden. Er heißt Max Fekker. Eingeliefert wurde er, weil er Anzeichen von Paranoia gezeigt hat. Er fing an, in offenen Räumen auszuflippen, verbarrikadierte sich und drohte, sich mitsamt der Bude in die Luft zu jagen. Er war Deutscher und hat in Spanien für die Republikaner gekämpft, aber nicht auf Seiten der Stalinisten. Nachdem es in Spanien vorbei war, ist er über die Grenze nach Frankreich und im Internierungslager Loriol gelandet. Zwischendurch war er in Paris und dann hat er seine Karriere in Clermont beendet. Ness, warum wollen Sie unbedingt diesen Fekker mit Griffard in Verbindung bringen, als ginge es um denselben Fall? Immerhin waren beide in Clermont. Einer als Arzt, der andere als Patient. Tja, Ness, das war's. Mehr kann ich dir nicht bieten. Denk noch mal nach, Korbak. In Spanien. Ist dir Fekker da über den Weg gelaufen? Weißt du, wie viele wir bei den Brigaden waren? Du kannst es ja mal bei den Anarchisten aus Katalonien versuchen. Sie haben sich früher in der Rue du Maril 34 getroffen. Sie sind bestimmt verduftet inzwischen, aber einen Versuch ist es wert. Sag ihnen, du kommst von mir. Ich ging mit Yvette in die Agentur zurück. Wie angewurzelt blieb sie vor der angelehnten Tür stehen. Das Schloss war abgerissen. Ich stieß die Tür auf. Nicht mal eine Panzerkolonne hätte so viel Schaden angerichtet. Was ist denn hier passiert? Ness, meine Olympia. Wir verbrachten den restlichen Tag damit, die Trümmer zu beseitigen und die Agentur wieder nach was aussehen zu lassen. Ach, verflixt. Jetzt habe ich auch noch eine Laufmasche. Das waren nagelneue Rossis. Ich möchte wetten, das waren die falschen Fleeks. Hasenscharte und Kaninchenkopf. Die haben bei Griffard etwas gesucht und nicht gefunden. Jetzt haben sie hier weitergesucht. Nehmen wir mal an, Fekir war Griffards Patient, Yvette. Lassen Sie uns mal über das Verhältnis Patient-Psychiater nachdenken. In dieser Art von Beziehung redet der Patient und der Arzt hört zu. Genau. Was macht ein Seelenklempner, während sein Patient redet? Notizen. Ganz heiß. Dann ist Griffard umgebracht worden, weil jemand diese Notizen finden wollte. Scheiße. Die segmentäre Aphasie. Wie bitte? Weiß auch nicht. Sie sind ganz blass, Nestor. Ich habe die Notizen von Griffard mitgenommen an dem Tag, als er ermordet wurde. Sie lagen hier in der Schublade. Sie sind weg. Die Spur zu Max Fekir führte über die Kämpfer der internationalen Brigaden. Geh zu den Katalanen in der Rue du Meril, hatte Kobach gesagt. Das tat ich. Die Tür war verschlossen, die Fenster zugemauert. Ich wollte eben umkehren, als ein junger Typ vorbeikam. Salut, Genosse. Wollen Sie was von mir, Monsieur? Ich sehe hier sonst keinen Genossen auf der Straße. Wollten Sie zum Lokal? Mhm. Das ist schon lange zu. Habe ich mir fast gedacht. Ich komme aus der unbesetzten Zone. Ein Kumpel hat mir die Adresse bei seiner Rückkehr aus Spanien gegeben. Bevor er nach Paris ist, hat er auf Staatskosten logiert. Im Bau, was? Nein, Internierungslager. L'Oréal. Aha. Ihr Kumpel heißt nicht zufällig Max? Kanntest du ihn? Der war kein Schwätzer wie die anderen. Viele hier haben Barcelona vor allem in Büchern gesehen. Die haben so viele Phrasen gedroschen, dass sie am Ende selbst geglaubt haben, sie waren in Spanien. Max ist wirklich dabei gewesen. Ist schon 36 nach Spanien, nachdem die Volksfront die Wahlen gewonnen hatte. Und nach Francos Sieg hat er die Pyrenäen in umgekehrter Richtung überquert. Ja, und ist im Lager L'Oréal gelandet. Da hat er vom Tod seiner Schwester erfahren. Von da an hat er wirres Zeug geredet. Er hat seine Schwester sehr geliebt und sich Vorwürfe gemacht. Wie hätte er sie denn retten können? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Bomben haben ihn total aus der Bahn geworfen. Er fing an zu spinnen. Er sprach mit seiner Schwester auf Deutsch in einem Ton, wie man mit kleinen Kindern spricht. Wir haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Dort stecken sie ihn in die Zwangsjacke. Ich habe ihn dann nochmal besucht, aber er hat kaum noch geredet. Meist saß er nur da und stierte vor sich hin. Bis auf... Ja? Manchmal ist er aus dem Dämmerzustand aufgeschreckt und hat ein Wort immer wiederholt. Tiger Tentras. Ich fragte ihn, was er damit meint. Er legte mir den Finger auf den Mund und sagte, Psst, Sie verstehen schon. Und immer wieder, Tiger Tentras. Was ist das, Tiger Tentras? Irgendwas in Spanien? Keine Ahnung. Jedenfalls wurde er in die Irrenanstalt nach Clermont gebracht. Wo er geblieben ist, als die Deutschen Clermont besetzt haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist er verduftet. Wusste ich's doch. Max ist ein schlauer Kopf. Wollen Sie das Foto mal sehen, das er mir geschenkt hat? Klar. Ich glaube, das ist im Lager L'Oréal aufgenommen. Max war bei einem Trupp Waldarbeiter dabei. Da, sehen Sie? Auf der linken Seite. Kannst du mir das Foto eine Weile leihen? Kriegst es auch bestimmt zurück. Na gut. Wo finde ich sie denn? Frag nach Nestor von der Agentur Beaumann in Belleville. Ich hatte Max Fekir nie gesehen. Aber wieso hatte er eine Botschaft für mich? Oder war der Verfasser gar nicht Max Fekir, sondern irgendein armer Kerl, der seinen Weg gekreuzt hat? Um mich nicht weiter im Kreis zu drehen, beschloss ich mir, einen Vortrag von Professor de Lettram anzuhören. Fortschritte in der Psychiatrie. Ich nahm ein Fahrradtaxi zu Salpêtrière. Zum Boulevard der Irren? In 0,6 sind Sie da. Ich überquerte den gepflasterten Hof, um zum Auditorium zu kommen, wo sich Weißkittel, bebrillte Studenten und feldgraue Uniform aneinander vorbeischoben. Die Militärs wussten sich zu benehmen. Sie und wir, Sieger und Besiegte auf denselben Bänken, das sollte etwas Verbindendes haben. Der Hörsaal war gestopft voll. De Lettram trat durch eine Seitentür ein und schritt zum Rednerpult. Er begann mit einer Hommage auf Charcot, den Pionier des Salpêtrière, wandte sich gegen Freud und seine Jünger und erzählte von Synergien, Anthropologie und Genetik. De Lettrams Vortrag rauschte an mir vorbei. Der Name Rüdin fiel, ein Deutscher, dann Alexis Carrel und Antoine Griffard. Zum Schluss rief er zur Gründung einer Stiftung auf, die, befreit von den Scheuklappen der Humanitätsduselei, der Menschheit Erleichterung verschaffen sollte. Danke, vielen Dank. Danke. Zwei Ärzte verließen während des Applauses das Auditorium. Ich holte einen von ihnen im Flur ein. Doktor! Entschuldigen Sie. Ich habe gesehen, dass Sie nicht wie die anderen applaudiert haben und früher gegangen sind. Ich habe genug gehört. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich bin ein privater Ermittler, der im Nebel herumtappt. Die Schwester von Professor Griffard hat mich beauftragt, den Professor vor sich selbst zu schützen. Es hat mir niemand gesagt, dass es außer ihm noch andere gab, die seinem Leben ein Ende setzen wollten. Was für eine furchtbare Geschichte. Griffard war ein brillanter Denker. Das Drama hat uns erschüttert, trotz aller Meinungsverschiedenheiten. Meinungsverschiedenheiten? Griffard war in seinen Ansichten sehr viel differenzierter als de Lettram. Dennoch hat er einige der Vorstellungen, die Sie gerade gehört haben, mit ihm geteilt. Haben Sie schon mal von Rassenhygiene gehört? Wenn ich ehrlich bin, nein. Die Idee ist gar nicht so neu. Sie wurde Anfang des Jahrhunderts in Deutschland von Wissenschaftlern wie Ernst Rüdin entwickelt. Ihre Anhänger predigen die Eugenik, die Erneuerung der Rasse durch die Anwendung biologischer Maßnahmen. Und das heißt, die systematische Sterilisation und Hospitalisierung von Geisteskranken, Alkoholikern und Kindern mit angeborenen Leiden. Sie befürworten auch die Euthanasie bei Geisteskranken. Ja, sogar bei Personen, deren Leben für wertlos befunden wird. Diese Theorien haben sich in Europa und auch in den Vereinigten Staaten ausgebreitet. In Deutschland sind die Nazis gerade dabei, sie in die Praxis umzusetzen. Und in Frankreich hat Alexis Carrel mit seinem Werk »Der Mensch, das unbekannte Wesen« einen nicht nachlassenden Erfolg zu verbuchen. Carrel befürwortet die Vergasung bestimmter Gruppen von Menschen. Die Vergasung? Ja. Hat Griffard diese Vorstellungen geteilt? Nein, so weit wäre er nie gegangen. Er war ein Verfechter der sanften Eugenik und davon überzeugt, ausschließlich zum Wohle des Menschengeschlechts beizutragen. Als nun aber Informationen über die Eliminierung von Kranken in Deutschland durchgesickert sind, da war er furchtbar schockiert. Zuletzt hatte er sogar die Absicht, einen Bericht zu veröffentlichen, in dem er die Rassenhygiene und ihre Anhänger verurteilt. Was meinen Sie mit der Eliminierung von Kranken? Es geht um Euthanasie im ganz großen Stil. Beschlossen, geplant und durchgezogen von der Ärzteschaft und den Behörden. Die ersten Liquidierungen haben schon im letzten Jahr stattgefunden. Geistig behinderte Kinder. Inzwischen werden ganze Anstalten geleert. Wir halten auch äußerst alarmierende Nachrichten über das Schicksal der Patienten im besetzten Polen. Was sagt de Lettram dazu? Was die Umsetzung seiner Theorien angeht? Aha. Nichts. Er weicht aus. Sie haben doch die Anwesenheit deutscher Offiziere im Hörsaal bemerkt. Die Salpêtrière wurde ihrer Befehlsgewalt unterstellt. De Lettram steht nach seiner Ernennung zum Direktor eine glänzende Zukunft bevor. Eine letzte Frage, Doktor. Was hat Griffard in Clermont gemacht? Er hatte doch dort gar keinen Posten. Nein. Aber er hat an einen Patienten Untersuchungen zur Aphasie angestellt. Die segmentäre Aphasie? Hat er Ihnen davon erzählt? Ich habe nach seinem Tod Notizen gefunden. Er nannte es das Verkehrssyndrom. Verkehrssyndrom? Ja, eine ganz spezielle Form der Sprachstörung. Danke, Doktor. Wie heißen Sie eigentlich? Ich bin Dr. Ferdière. Als ich in der Agentur auftauchte, saßen Korbak und Yvette einträchtig nebeneinander. Die zwei hatten das zerstörte Grammophon von Baumann repariert und lauschten einer Platte aus der Sammlung des Chefs. Nestor, wir könnten mal wieder ausgehen. Was Sie nicht sagen. Die Musik macht Sie unternehmungslustig, was? Nes, ich habe neue Informationen für dich. Esculap hat von dem Pfleger in Clermont erfahren, worin Ficards Paranoia bestand. Er hat immer behauptet, die Nazis hätten seine Schwester in Deutschland getötet. Rüdin, Carrel, Eugenik, Euthanasie im ganz großen Stil. Geistig behinderte Kinder. Was? Ach, nichts. Das ist noch nicht alles. Ich habe noch was für dich. Als du mir von Ficard erzählt hast, habe ich auf gut Glück ein paar Kumpel auf ihn angesetzt. Jetzt, wo der Postbetrieb mit der Südzone wieder funktioniert, habe ich Nachricht aus Marseille erhalten. Erinnerst du dich an Scription? Scription, allzeit bereit. Er hat mir ein Foto geschickt. Hier, kennst du den? Max Ficker. Genau. Kennst du ihn also doch? Ich habe ihn nie gesehen, aber ich habe auch ein Foto von ihm. Hat mir der Kleine in der Rue du Méril gegeben. Eine Gruppe von Waldarbeitern im Lager L'Oriol. Hier. Das ist er. Interessant ist aber, was auf diesem Foto noch zu sehen ist. Die Zentralbank von Katalonien. Wieso? Ja, das Foto wurde 1937 aufgenommen. In dem Jahr, in dem die spanische Regierung beschloss, einen Teil ihrer Goldreserven nach Moskau zu schaffen, um dafür von der sowjetischen Regierung Waffen zu bekommen. 500 Tonnen, keine Kleinigkeit. 500 Tonnen Gold? Ja, die ersten Ladungen haben Spanien Ende 37 verlassen. 1586 Millionen Gold besitzen. 518 Millionen Dollar. Die Anarchisten trauten den Kommunisten nicht. Einige von ihnen hatten die Idee, etwas für eigene Zwecke abzuzweigen. Es geht das Gerücht um, dass ein Teil der Ladung nie in Odessa angekommen ist. 300 Millionen Peseten. Boah. Geklaut? Geklaut, nach Katalonien umgeleitet. Es gibt mehrere Versionen. Der Typ jedenfalls, dem Fekir da vor der Bank von Katalonien die Flosse schüttelt, ist Marius Jacob. Einer der letzten Banditen mit Idealen. Der König der tollkühnen Kuhs und verwegenen Brüche. Du meinst, die haben sich das Gold unter den Nagel gerissen? Mhm. Sagt dir der Name Tigatendras etwas? Nee, klingt irgendwie spanisch. Vielleicht irgendein Kaff. Vielleicht. Yvette, können Sie meine Anwesenheit ein, zwei Tage entbehren? Ich glaube, ich sollte mich mal in Clermont in der Psychiatrie umschauen. Sehen Sie zu, dass Sie da wieder rauskommen. Keine Sorge. Inzwischen könnten Sie versuchen, etwas über Phenobarbital zu erfahren. Ist Ihnen der Cinzano ausgegangen? Der Gerichtsmediziner hat gesagt, man verwendet es, um unruhige Geister zu besänftigen. Es macht Lamm fromm. Ich überlege, ob ich es Ihnen schenke. Und Yvette, forschen Sie nach, ob es in Spanien einen Kaff mit dem Namen Tigatendras gibt. Ich will dieses verdammte Puzzle zusammenkriegen. Seit Korbach das spanische Gold hatte aufblitzen lassen, spukte es mir durch den Kopf. Es hat schon Typen gegeben, die aus nichtigeren Gründen Meschugge geworden sind. Alte Kämpfer ließen alles liegen und stehen, um mit von der Partie zu sein. Möglicherweise konnte das Gold auch einem Psychiater den Kopf verdrehen. Ich grübelte, bis mir der Kopf rauchte und dachte mir alle möglichen Theorien aus, während die Landschaft hinter dem Zugfenster vorbeizog. Vorstadthäuser, Bahnübergänge mit Schrankenwärterhäuschen. Griffa hat irgendetwas notiert, was er aus Fekir während der Behandlung herausgeholt hat. Ein Gebrabbel über einen Goldschatz. Der eifrige Psychiater hat Deletram davon erzählt. Der ahnte den Wirklichkeitsgehalt der Geschichte. War ein Stapel Goldbarren nicht das Leben eines Kollegen wert? Fahrkarten, bitte. Ist die nächste Station Clermont? Wir sind gleich da. Bitte, Sie wünschen? Ich suche Dr. Deletram. Gebäude B, erster Stock. Der Korridor war lang und dunkel, feucht und erfüllt von einer Kälte, die durch Mark und Bein ging. Wie ein Tunnel, der ins Nirgendwo führte. Salpeter an den Wänden, Funzeln, die von der Decke hingen. Es roch nach Endstation, nach modrigen Laken und schimmligem Brot. Schemenhafte Gestalten mit eingefallenen Gesichtern und dunklen Augenhöhlen schlichen durch die Gänge. Im ersten Stock fand ich Deletram. Sein Büro war meilenweit entfernt von den Salons im Hotel Continental. Monsieur Beaumont, was führt Sie zu mir? Bitte, setzen Sie sich. Ziehen Sie um. All die Kisten hier. Neue Aufgaben rufen mich an die Salpêtrière. Ich habe von Ihren Arbeiten gehört. Faszinierend. Wirklich? Das interessiert Sie? Sie führen Rüdins Werk fort. Sie verfolgen Rüdins Arbeiten? Nur wenige unserer Mitarbeiter kennen Sie. Das neue Frankreich wird Ihnen zu Dank verpflichtet sein. Es geht nicht um mich. Ein ganz neuer Forschungsbereich tut sich auf, wenn die entsprechenden Mittel bewilligt werden. Visionärer wie Sie haben immer mit Schwierigkeiten zu kämpfen, weil sie die Masse weit hinter sich lassen. Wie wahr? Selbst unser viel zu früh verstorbener Griffard hatte seine Zweifel. Griffard war ein bemerkenswerter Forscher. Sehr mutig von Ihnen, die Ehrung, die Sie ihm in der Salpêtrière bereitet haben. Sie waren in der Vorlesung. Ja, was für ein Schneid. Nach Griffards patriotischen Äußerungen sein Andenken hochzuhalten in einem solchen Auditorium. Das war nicht der Rede wert. Die Deutschen zollen Griffard den größten Respekt. Sicher, aber ihre Geste war umso edler, als Griffard mit seinen Bedenken nicht hinterm Berg hielt. Rüdins Eintritt in die Nationalsozialistische Partei... Solange das politische Engagement die Wissenschaft nicht beeinträchtigt, sind beide miteinander vereinbar. Griffard tickte aber nicht unbedingt auf dieser Wellenlänge. Er beabsichtigte sogar, seine Überlegungen zu veröffentlichen. Woher wissen Sie das? Er hat einen Bericht darüber geschrieben. Das hat er nie erwähnt. Geben Sie sich keine Mühe, ich bin im Bilde. Warum haben Sie Ihren Bruch mit Griffard verschwiegen? Wer sind Sie, Monsieur Beaumont? Das frage ich mich manchmal auch. Ich bräuchte vielleicht eine Sitzung, um es herauszufinden. Wie Max Fekir. Wer? Der Name sagt Ihnen nichts. Ein großer, bärtiger Aphasiker, einer Ihrer Insassen. Glauben Sie wirklich, ich kenne jeden unserer Patienten? Wie viele von denen wissen denn, wo 3 Millionen Goldbeseten versteckt sind? Gold? Ein Teil des Goldes, das von Spanien in die Sowjetunion geschafft wurde. Fekir hat es gestohlen. Spanien? Sowjetunion? Ich weiß nicht, was Sie wissen und was nicht, Professor. Aber ich für meinen Teil weiß, dass Fekir bei Ihnen in stationärer Behandlung war. Dass er über Informationen verfügte, die einige Herren in Aufruhr versetzt haben dürften. Und dass Professor Griffard den Fall untersuchte. Griffard drohte, ihre Absichten ans Licht zu zerren. Er wusste, dass Fekirs Schwester von den Nazis getötet worden war. Ganz im Sinne der von ihm gepredigten Rassenhygiene. Nichts in meinen Arbeiten oder Reden. Fekirs Informationen könnten die geplante Veröffentlichung von Griffard untermauert haben. Vielleicht hatte er Beweise, die zeigten, wohin ihre Theorie führt. Beschuldigen Sie mich etwa? Fekirs Schwester hat ihre Rassenhygiene am eigenen Leib erfahren. Sie bringen da einiges durcheinander. Ich bin noch nicht fertig. Fekir wusste auch, wo das gestohlene Gold versteckt ist. Sie sind ja... In der Tat. Fekir, seine Schwester, Griffard, das Gold, das man Stalin geklaut hat. Stalin. Das spanische Gold war auf dem Weg nach Moskau. Moskau. Als Fekir einen Teil davon abzweigte. Vielleicht zusammen mit Marius Jacob. Mit wem? Jacob, der König der Einbrecher. Ach, er war damals in Katalonien. Katalonien. Sollte mich nicht wundern, wenn Sie es waren, der Hasenscharte und Kaninchenkopf auf mich angesetzt hat. Kaninchen, aber natürlich. Hasenscharte und Kaninchenkopf suchen die segmentäre Aphasie. Spannende Beschäftigung. Ja, die Notizen eines Psychiaters sind oft spannend. Vor allem, wenn ihr Thema ein beredter Sprachloser ist. Sonnenklar. Ich frage mich nur, ob Griffin gestorben ist, weil er versuchte, ihre Pläne zu durchkreuzen oder weil er wusste, wo das Gold lag. Es sei denn, weil... Ich konnte die Antwort nicht mehr hören. Die Zimmerdecke, die mir auf den Kopf fiel, war zu schwer. Auch wenn ich ein Faible für Miederwäsche hatte, in einer Zwangsjacke aufzuwachen, war ein Schock. Ich lag da, festgebunden und verschnürt, dass es mir die Luft abdrückte, mit vor der Brust gekreuzten Armen. Sobald man in so einem Ding steckt, muss man sich irrsinnig zusammenreißen, um nicht überzuschnappen. Kleider machen Leute, Zwangsjacken Verrückte. Ich setzte mich auf das Strohlager und wartete. Als sich der Harndrang meldete, rief ich. Immer wieder. Niemand kam. Medikamente! Hey, wach auf! Ich pinkel mich gleich voll. Ich hab den Eimer mitgebracht. Sieh zu, dass du gezielst. Ich bin nicht zum Saubermachen da. Hab ich gesehen. Von sauber kann keine Rede sein. Ach nee, ein Spaßvogel. Eigentlich sollte ich das nicht, aber ich helf dir mal. Ohne Arme ist schlecht. Bekomme ich nichts zu essen? Das sieht man morgen. Für die Nacht kriegst du eine Schale Wasser. Und wie soll ich trinken? Wie machen es denn die Krüppel, die keine Arme mehr haben? Aber keine Bange, würde mich wundern, wenn du überhaupt dein Auge aufmachst. Nach der Spritze pennst du so tief, dass du ans Aufstehen nicht mehr denken kannst. Bitte sagen Sie Dr. Ferdière in der Salpêtrière Bescheid. Ich kenne ihn. Sagen Sie ihm, ich brauche seine Hilfe. Den Nadelstich in den Arm spürte ich kaum. Nach ein paar Tagen hatte ich gelernt, aus der Schale zu schlabbern. Ich wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als ich aufwachte und in meinem Ohr eine Kakerlake zu Besuch hatte. Ihre Beinchen veranstalteten einen Heidenlärm. Ich war müde. Ich verscheuchte den ungebetenen Gast mit der Hand. Um die hochzubekommen, brauchte ich eine gute Viertelstunde. Und nochmal so lange, um zu kapieren, dass sie frei war. Auch die Augen aufzuschlagen war eine anstrengende Sache. Nach einer halben Ewigkeit hörten die Wände auf Wellen zu schlagen. Ich konnte mich hinsetzen. Kurz danach verlegten sie mich aus der Einzelzelle in den Gemeinschaftsschlafsaal. Zwischen Zombies mit vollgepissten Hosen. Dreckig und abgestumpft von den Beruhigungsmitteln und Elektroschocks. Bald würde ich ein Schatten sein wie die anderen. Psst. Ich sah mich um, weil ich sicher sein wollte, dass das Psst mir galt. Du bist gekommen? Der Mann erinnerte an die Schrumpfköpfe der Chivaro-Indianer. Gelb im Gesicht, zahnlos, eingefallene Brust. Mein alter Ness, du hast mich nicht hängen lassen. Ich wusste es. Ich glaubte, so gut es ging, meine Erinnerung zusammen. Ness. Aber bei der Grütze im Gehirn kam ich auf nichts. Wir müssen aufpassen wegen der Wellen. Sie schicken überall welche hin. Sie gehen in deinen Kopf rein und können Gedanken lesen. Aber jetzt bist du ja da. Ja, ich bin da. Und Fekir? Du kennst Fekir? Er hat dir doch meinen Brief gebracht, oder nicht? Der Hilferuf, das warst du? Einmal hat Lucas dich aus dem Wasser gezogen. Lucas? Du? Plötzlich stand die Vergangenheit vor mir. Sie war aus weiter Ferne gekommen, schön wie die Morgenröte. Fliederfarbene Jahre mit der roten Nelke im Knopfloch und kühlem Wein in den Ausflugslokalen. Die Jahre unter Kameraden. Ein Vorgeschmack auf die strahlende Zukunft. Die Kirschenzeit, Tischtücher auf grünem Gras, der Sekt, der uns den Kopf verdrehte, die Küsse an den Bahngleisen. In einer allzu feuchtfröhlichen Nacht war ich besoffen in den Kanal gesprungen und da hatte Lucas mich rausgezogen. Ich schwamm wie ein Amboss. Ohne ihn hätte ich dran glauben müssen. Mein Freund, wenn's mal hart auf hart kommt, Nestor ist immer für dich da. Mein Freund, ich bin nicht die Spur, Meschucke. Als der Krieg ausbrach, war ich mit meinem deutschen Pass reif fürs Lager. Da habe ich einen auf Plemplem gemacht. Schiebst du eben in der Klapse eine ruhige Kugel und wenn das Gewitter vorbei ist, gehst du wieder, habe ich mir gesagt. Pustekuchen, wer hier einen Fuß reinsetzt, kriegt lebenslänglich. Und wo bist du auf den Kerl gestoßen? Im Schlafsaal. Er hat nicht geredet, außer mit mir, auf Deutsch. Dadurch sind wir Freunde geworden. Dann wurde er evakuiert. Ich hatte gerade noch Zeit, einen Zettel an dich zu schreiben und ihn Fekir mitzugeben. Wo ist er jetzt? Er ist tot. Während der Evakuierung fielen Bomben und Granaten. Dann ist das Gold immer noch vergraben? Noch ein Löffelchen Suppe? Noch eins und ich fange an, Clermont zu vermissen. Sie können Dr. Ferdière nicht genug danken. Mir war, als sei ich aus einem Totenhaus zurückgekehrt. Mit Ferdière hatte ich aufs richtige Pferd gesetzt. Lucas hatte gebrüllt und geschrien, als ich ohne ihn ging und sich eine Elektroschockbehandlung eingehandelt. Yvette verfrachtete mich in ihr Häuschen und peppelte mich wieder auf. Noch etwas Suppe? Nein. Wir müssen Lucas da rausholen. Ferdière hat versprochen, sich darum zu kümmern. Sind Sie eigentlich gar nicht interessiert daran, was für Entdeckungen ich gemacht habe, als Sie im Zwangsjahrkind steckten? Rücken Sie schon raus. Das Foto, auf dem Fekir mit den Waldarbeitern zu sehen ist, das angeblich im Lager L'Oriol gemacht wurde. Sehen Sie es mit der Lupe an und beachten Sie die Schilder. Paleo 3,5 Kilometer. Lerida 50 Kilometer. Das ist eindeutig in Spanien. Und, was sagen Sie dazu? Dass wir vielleicht die Gatentres entdeckt haben, den Ort, an dem der spanische Golf vergraben ist. Wir? Ja, gut, Sie. Ich habe mir auch den Waschzettel von dem Phenobarbital besorgt. Es ist nicht nur ein Beruhigungsmittel. Man verwendet es auch, um jemanden zum Sprechen zu bringen. Ein Portionchen und die Zunge ist gelöst. Phenobarbital, Lautan. Verdammt! Esquilap! Verdammte Scheiße! Sie sprechen in Rätseln. Esquilap, der Pfleger in der Salpêtrière. Er besorgt solches Zeug in rauen Mengen und er hat Beziehungen zu den Pflegern in anderen Klapsmühlen. Sein Kumpel in Clermont verabreicht Lucas Elektroschocks. Nehmen wir an, der wittert das versteckte spanische Gold und erzählt Esquilap davon. Esquilaps Kumpel weiß auch, dass Fekir bei Griffin auf der Couch liegt und dass Griffin Notizen macht. Griffin hat dem Gold nur eine symbolische Bedeutung gegeben. Aus ihm ist selbst mit Phenobarbital nichts rauszukriegen. Die Notizen sind weg. Die habe nämlich ich. Fekir ist tot. Das Gold rückt in weite Ferne. Aber wie hängt de Letram in der Sache drin? Er will Griffin loswerden, um kein Risiko einzugehen für seine Stiftung, seine Karriere. Corbac muss mich zu Esquilap bringen. Yvette, ich muss weg. Sie müssen sich erholen, hat der Arzt gesagt. Gopion hat Eier für Sie aufgetrieben. Ich mache Ihnen ein Omelette. Es ist Zeit für die Verdunkelung. In die Schutzräume. Wo ist meine Hose? Ziehen Sie meinen Morgenmantel an. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich in fuchsiafarbenem Musselin rumlaufe. Heute Nacht passiert bestimmt nichts. Wir können hierbleiben und ins Bett gehen. Ich könnte kein Auge zutun. Wer redet denn davon? Am nächsten Abend kreuzte ich bei Corbac auf. Er öffnete die Tür seines Wohnwagens, aufgeputzt wie ein indischer Fakir. Nes, ich wollte gerade Feierabend machen. Wir müssen zu Esquilap. Nachdem ich ihn über alles ins Bild gesetzt hatte, dachte ich, er würde mich achtkantig wieder rausschmeißen. Du bist ja krank, Nes. Esquilap. Niemals. Er ist mein Kumpel. Spanien. Immerhin konnte ich Korbak davon überzeugen, Esculap selbst zu fragen. Der packte gerade seinen Koffer, als wir in seine Baracke eintraten. Kann ich euch was anbieten? Ich habe eine Flasche Picon da. Warum hast du dich da eingemischt? Das ist ja mal eine lustige Frage. Wegen 300 Millionen, was sonst? Hat dein Kumpel aus Clermont dir den Tipp gegeben. Wozu brauchst du mich, wenn du eh schon alles weißt? Euch ist aufgegangen, dass Lucas nicht fantasierte, sondern wiedergab, was Ficar ihm erzählt hat. Vergrabene Goldbarren in Spanien. Als Ficar evakuiert wird, kriegt ihr Panik. Ihr wusstet noch nicht, wo das Gold vergraben war. Ihr beschließt, Griffard zum Reden zu bringen. Wer hatte die Idee? Du oder Dulettram? Dulettram? Gib dir keine Mühe, ihn zu decken. Diesen Trottel decken? Aber weswegen denn? Du glaubst wirklich, dass Dulettram mit von der Partie ist? Du bist doch nicht so helle, wie ich dachte. Bei Griffard? Das warst du allein? Das war kein Hexenwerk mit dir als Schutzengel. Du hast geschnarcht, dass man dich auf der Straße hören konnte. Na, der gute Griffard hatte ja auch einen erlesenen Weinkeller. Er und ich, wir haben geplaudert, ohne dich zu stören. Er hat mich sofort reingelassen, als ich ihm gesagt habe, dass man Ficar evakuiert hat. Schwieriger war es dann, ihn zum Reden zu bringen. Bei Phenobarbital braucht man Fingerspitzengefühl bei der Dosierung. Ich war etwas zu großzügig. Er konnte gerade noch einen Abschiedsbrief schreiben, dann war's vorbei. Ich habe ihm noch einen Nachschlag gegeben und ihn in sein Zimmerchen getragen. Den Rest kennst du. Du hast uns sehr geholfen. Wie geholfen? Griffard wusste nichts von dem Gold. Dann kamst du. Ein absoluter Glücksfall. Du wolltest Informationen und hast uns immer wieder auf eine neue Fährte gesetzt. Wir brauchten dir nur auf den Fersen zu bleiben. Wie die zwei falschen Flicks. Bastien und Maibo. Zwei Ganoven. Ratten, deren Stunde jetzt gekommen ist. Sie hatten bei uns nur ein kurzes Gastspiel. Warum hast du das gemacht? Du hättest dir bestimmt auch keine 300 Millionen durch die Lappen gehen lassen. Woher willst du das wissen? Du bist auch kein Heiliger. Dieses Arschloch weiß genau, dass ich mir das spanische Gold niemals unter den Nagel gerissen hätte. Hör auf, Kompakt, lass ihn. Ihr seid erledigt, ihr könnt nichts mehr machen. Keiner kann mehr was machen. Der Erdrutsch hat schon begonnen. Ihr solltet abhauen, solange noch Zeit ist. Ich habe meine Koffer schon gepackt. Packt deine Knarre weg, Nestor. Ich werde jetzt gehen. Seht lieber zu, dass ihr euch in Sicherheit bringt. Nicht, Kompakt! Das Geräusch, das Esculaps Kopf machte, als der Schürhaken ihn traf, brannte sich in mein Gedächtnis ein. Ich schleifte Korbak mit seiner Alkoholfahne und seiner blutbespritzten Fakir-Montur in die Agentur. Wie Yvette da inmitten des Chaos unbeirrbar an ihrer Schreibmaschine saß, kam sie mir vor wie ein Rettungsboot auf offener See. Wir wuschen Korbak und flößten ihm Kaffee ein. Nein, das wollte ich nicht. Ich hab rot gesehen. Korbak, ihr Freund Scription aus Marseille hat angerufen. Er hat den Fotografen aufgetrieben, der die Bilder von Max Ficar in Spanien gemacht hat. Wilhelm Scoop. Ness, Sie können mit Scoop selbst sprechen. Er müsste... Nestor von der Agentur Baumann. Sie interessieren sich für meine Fotografien vom Spanienkrieg. Besonders für die, auf denen Max Ficar zu sehen ist. Ich erinnere mich noch gut an ihn. Es ging um eine Reportage für Life. Das Kriegstagebuch von drei Kämpfern. Max war einer der Männer, die ich ausgewählt hatte. Er war Deutscher wie ich. Ich wollte zeigen, dass nicht alle Deutschen Nazis sind. Erinnern Sie sich an das Foto im Wald? Ja, natürlich. Das war in der Nähe von Maleo, einem Dorf nicht weit vom Ebro. Wissen Sie, was die Männer da gemacht haben? Sie haben Schützengräben ausgehoben, um das Vorrücken der Frankisten zu verhindern. Die Männer auf dem Foto machten gerade eine Pause. Der Rest der Kolonne arbeitete in der Nähe. Das war doch in Tigatentras. Tigatentras? Was sagt mir nichts. Was soll das sein? Der Name einer Ortschaft? Kenne ich nicht. Die Männer haben keine Kisten vergraben? Kisten? Nein, bestimmt nicht. Ich war die ganze Zeit dabei. Auf einem anderen Foto sieht man Max Ficar und Marius Jacob vor der Zentralbank von Katalonien. Ja, Max hat mir gesagt, wer dieser kleine weißhaarige Mann war. Jacob hat sich lange bitten lassen. Das war für mich ein Leckerbissen. Der König der Einbrecher vor einer Bank. Sie meinen, das war ein gestelltes Bild? Ich gebe es zu. Ich hatte den Film noch nicht entwickelt, als ich Spanien verließ. Sie hatten das Bild noch nicht entwickelt? Aber es ist doch vor dem Bild im Wald entstanden. Nein, danach. Genau 2 Wochen später. Dann passt ja nichts mit dem Transport zusammen. Sagen Sie, haben Sie in Spanien etwas über den Goldtransport nach Moskau gehört? Na, natürlich. Es wurde viel darüber geredet, vor allem Räuberpistolen. Die Geschichte ist zur Legende geworden. Die Wirklichkeit ist weniger romantisch. Da ist nichts abgezweigt worden. Das ganze Gold liegt in Stalins Tresoren. Ja, also ich muss auflegen, es wird Zeit für mich an Bord zu gehen. Das Schiff wartet nicht. Tiger Tendres sagt Ihnen wirklich nichts? Irgendwas Spanisches? Naja, vielleicht stimmt meine Aussprache nicht. Ich komme, ja! Hallo? Ich höre Sie. Könnte es nicht Tiergartenstraße heißen? Was? Hallo, Monsieur Scoop. Was? Das ist nichts Spanisches. Eine Straße in Berlin. Eine unheilvolle Straße. In der Tiergartenstraße wurde die Eliminierung der Geisteskranken beschlossen. Also, dann. Ja klar, das ist es. Tiergartenstraße. Fekeres ist verrückt geworden bei dem Gedanken, dass die Nazis seine Schwester ermordet hatten und hat immer wieder diesen Straßennamen gesagt. Und wir haben gedacht, das ist der Ort in Spanien, wo das Gold versteckt ist. Wir haben uns alle was vorgemacht. Wir und Esculap und die anderen. Es gibt also kein Gold? Der Schatz ist nichts als heiße Luft. Narrengold. Wollen wir nicht bei Gopion etwas essen? Korbak wollte nicht. Ich stieg mit Yvette die Treppe runter. Vor Gopions Restaurant kontrollierte eine Patrouille die Nachtschwärmer. Deutsche Soldaten mit dem Gewehr auf der Schulter. Yvette klammerte sich an meinen Arm. Die werden sie schon nicht fressen. Sie haben doch ihre Papiere. Aber nicht nur die. Was denn noch? Na, die Flugschrift, die Ratschläge für die besetzte Bevölkerung. Ich habe die ganze Handtasche voll. Hinter ihnen ist die Rue de l'Équerre. Links ist ein Gully. Da werfen sie ihr Zeug rein und dann hauen sie ab. Los, küssen sie mich. A demain, chérie. Monsieur, Papiere bitte. Oui, oui, oui. Ils sont dans l'autre poche. Papiere! Hände hoch! Er hat eine Waffe! Ah, non, c'est un malentendu. Je suis de la police. Polizei. Détective privé. Détective? Oui, Agence Baumann. Je peux vous montrer mon bureau. Il est juste là. Gehen wir nachschauen. Erst als wir vor der Agentur standen, bemerkte ich die Schrift. Sie war noch ganz frisch und tropfte von der Mauer. Entreprise Juive. Jüdisches Geschäft. Wir nehmen ihn mit zur Kommandantur. Kamerad! Kamerad, das klang komisch. Kamerad! Ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen, während sie mich festnahm. Boulevard der Irren. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Patrick Pejero. Aus dem Französischen von Katja Meintl. Nestor, Daniel Brühl. Yvette, Linda Olsanski. Korbak, Gottfried Breitfuß. Inspektor Bailly, Wolf-Dietrich Sprenger. De Lettram, Wolfgang Pregler. Dr. Ferdier, Walter Renneisen. In weiteren Rollen Robert Bester, Isaac Dentler, Yassin El-Harouk, Jonas Fürstenau, Benjamin Janssen, Toni Jessen, Thorsten Mayer, Lukas Rüpel, Levon Sardarian, Uwe-Peter Spinner, Barbara Stoll und Bertolt Tötzke. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Ton und Technik Burkhard Pitzer-Landeck und Beate Dürrschnabel. Regieassistenz Nicole Paulsen. Titelmusik Michael Riesler. Regie Philipp Brühl. Produktion Südwestrundfunk 2013. Dramaturgie Uta Maria Heim.